Yes. Hallo Leute. What are we going to talk about today? Worüber sprechen wir heute? Jesus, shall we even talk about it? Jesus, sollen wir überhaupt darüber reden? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. No, when I said Jesus, I didn't ask Jesus, I was asking you. Nein, wenn ich sagte Jesus, dann fragte ich nicht Jesus, ich fragte dich. I said Jesus, comma, and then I turned to you. Ich sagte Jesus, comma, und ich wandte mich dir zu. Okay, here is the question that my team asked me to record. Hier ist die Frage, die mein Team bat, aufzunehmen. See, I did what Eve did in the Garden of Eden. I shifted the blame. Siehst du, ich tat, was Eva im Garten Eden tat. Ich schob die Schuld ab. My team asked me. Mein Team bat mich. Listen, I've been married for 35 years. I know how to submit to women. Ich bin seit 35 Jahren verheiratet und weiß, wie ich meine Frau unterordnen muss. That's going to cause problems in marriages. Das wird in Ehen jetzt Probleme geben. See, Reinhard said that husbands have to submit to the wives. Schau, Reinhard sagte, dass die Männer sich den Frauen unterordnen müssen. They have to. Es ist wahr, sie müssen. Do you know it's not true that husbands, wives are supposed to submit to the husbands only? Es stimmt nicht, dass nur die Frauen sich den Männern unterordnen müssen. Because in the same context, Paul says, submit to one another. Im selben Kontext sagt Paulus, unterordnet euch gegenseitig. How does it work? Wie geht das? The kitchen is the authority of my wife. I have to submit. Die Küche ist das Reich meiner Frau. Da muss ich mich unterordnen. That's simple. Das ist so einfach. My office is my studio. That's my authority. Über mein Büro und über mein Studio habe ich die Autorität. Walks in there, she needs to submit to me. Wenn sie hineinkommt, muss sie sich mir unterordnen. It's not complicated. Marriage is easy and fun. Es ist nicht so kompliziert. Die Ehe ist einfach und macht Spaß. Get religion out of your head. Schlage dir die Religion aus dem Kopf. Now we need to talk about tithing, not about marriage. Wir müssen über den Zehnten sprechen, nicht über die Ehe. Okay, let's talk about tithing. Sprechen wir über den Zehnten. I was born in an Assemblies of God pastor's house. Ich wurde in einem Pastorenhaus der Versammlung Gottes geboren. I received my first allowance when I was 6 years old. Ich bekam mein erstes Taschengeld, als ich 6 war. 6 years old. Aus 6 anos de idade. Here is how much I received. So viel bekam ich. I received 1 week 1 Austrian shilling. Ich bekam pro Woche 1 österreichischer Schilling. Which was maybe like 10 cent or so. Was etwa 10 Cent entsprach. Per week. Pro Woche. I had to keep a book. Ich musste Buch führen. Write down how I spent that money. Ich musste aufschreiben, wie ich dieses Geld ausgab. And I had to tithe. Ich musste den Zehnten geben. If I didn't tithe, next month I wouldn't get allowed. Wenn ich das nicht tat, bekam ich im nächsten Monat kein Taschengeld. So we learned to lie. Wir lernten zu lügen. Because we spent our money on candy. Wir gaben unser Geld für Süßigkeiten aus. But we wrote tithe. Wir schrieben auf den Zehnten. Sarah. Traurig, nicht wahr? So the question that I ask you to talk about is how to tithe. Die Frage, worüber ich spreche, ist, wie gibt man den Zehnten? If I would ask you, Reinhard, teach me how to sin. Wenn ich dich fragen würde, Reinhard, lehre mich, wie ich sündigen kann. What would you say? Was würdest du sagen? You would probably say, just don't sin. Du würdest sagen, good answer. Sündige nicht. Don't tithe. Gute Antwort. That's the best way how to tithe. Gib keinen Zehnten. Why is that the best way? Warum ist das der beste Weg, den Zehnten zu geben? Because, you ready? Bist du bereit? I guess so. Because I believe, weil ich glaube, that almost every single Christian who tithes sins while he tithes. Jeder einzelne Christ, der den Zehnten gibt, sündigt, während er den Zehnten gibt. Sin while they tithe. Sündigend, während wir den Zehnten geben? Yes. Ja. Look. Schau. If you are a tither, wenn du den Zehnten gibst, and if I say to you, stop tithing, und ich sage, höre auf, den Zehnten zu geben, what's the first thing that comes in your head? Was kommt dir als erstes in den Sehnen, in den Kopf? Actually, you think it comes in your head, but it comes from your heart. Du denkst, es kommt vom Kopf her, aber es kommt von deinem Herzen. The first things are things like this. Das erste ist Malachi chapter 3. Malachi Kapitel 3. You rob me, says the Lord, by not bringing your tithe. Ihr habt mich beraubt, sagt Herr, weil ihr den Zehnten nicht gegeben habt. So you tithe because you're afraid. Du gibst, weil du Angst hast. The Bible tells us that everything that's not done of faith is sin. That's Romans 14, verse 23. Die Bibel sagt, dass alles, was wir nicht aus Glauben machen, Sünde ist. Römer 14, Vers 23. Tithing is usually not motivated by faith, it's motivated by fear. Den Zehnten geben ist in der Regel nicht durch Glaube motiviert, sondern durch Angst. It's motivated by the fear of the devourer. Es ist motiviert durch die Angst vor dem Verschlinger. It's motivated by making God upset because we robbed him. Motiviert durch die Angst, Gott zu verärgern, weil wir ihn beraubt haben. So what did I do? Was machte ich? I faithfully tithed. Ich gab treu den Zehnten. I preached tithing. Ich predigte über den Zehnten. I did. Ich tat es. I started just in major for that. I started preaching with 16 years old. Ich begann mit 16 zu predigen. I was a faithful tither and a faithful preacher about tithing. Ich war treu im Geben vom Zehnten und im Predigen darüber. One day God challenged me to really study that. Eines Tages forderte Gott mich heraus, das wirklich zu studieren. I had a shock. Ich war schockiert. Tithing for me makes as little sense as sinning does. Der Zehnte gibt für mich keinen Sinn mehr, genauso wenig wie zu sündigen. Tithing, first of all, it was part of the law. Der Zehnte war als erstes Teil vom Gesetz. We don't live by the law. Wir leben nicht mehr nach dem Gesetz. Because if we live by the law, most of you break the law every day. Wenn wir nach dem Gesetz leben, dann brechen die meisten täglich das Gesetz. The law tells us that we cannot use mixed fibers. Das Gesetz sagt, dass wir nicht gemischte Fasern benutzen können. We use mixed fibers. Wir gebrauchen gemischte Fasern. So, first of all, you have to understand, why did God even institute tithing? Zuerst musst du verstehen, warum Gott den Zehnten einführte. Tithing was not 10%. Der Zehnte war nicht 10%. Most Christians don't even know that. Die meisten Christen wissen das nicht einmal. In reality, there were 3.5 tithes. In Realität waren es 3.5 Zehnte. So, there were one tithe that was supposed to support the Levites. Ein Zehnte war gedacht, um die Leviten zu unterstützen. They didn't have an income, so they were supporting the full-time priest. Sie hatten kein Einkommen, also wurden sie unterstützt, weil sie 100% Priester waren. Ah, the full-time priest. That's die Vollzeitpriester. That was an old-time system, old covenant system. Das war ein System im alten Bund. In the new covenant, we all priests. Im neuen Bund sind wir alle Priester. So, if the tithe is supposed for the priest. Wenn der Zehnte für die Priester gedacht ist, we all priest, wir alle sind Priester, then let's do this. So lasst uns das tun. Everybody throws 10% into a box. Jeder legt 10% in eine Box. We take it out, we divide it among all of us, because we're all priests. Und wir teilen es unter uns auf, weil wir alle Priester sind. That would be good news for the poor and bad news for the rich. Das wären gute Nachrichten für die Armen und schlechte für die Reichen. You know, in the old covenant, tithing was actually good news for the poor and bad news for the rich. Im alten Bund war der Zehnte gut für die Armen und schlecht für die Reichen. Today, tithing is the opposite. Heute ist der Zehnte das Gegenteil. Because in reality, if you earn 100,000 a month, 10,000 is not going to hurt you. Wenn du 100,000 im Monat verdienst, werden 10,000 dir nicht wehtun. No big deal. Keine große Sache. But if you have to live with minimum salary, tithing is going to really, really hurt you. Wenn wir mit einem Mindestlohn leben müssen, tut es weh, den Zehnten zu geben. There was another tithing in the Old Testament. Es gab einen weiteren Zehnten im Alten Testament. That tithing I actually like. Diesen Zehnten liebe ich. You had to put money 10% aside every month. Jeden Monat musstest du 10% weglegen. And then God told you what to do with it. Gott sagte dir, was du damit machen musst. Once a year you had to party. Einmal im Jahr musstest du feiern. You had to go to the festival and party. Du musstest zum Fest gehen und feiern. And you know you had to buy alcohol with it. Du musstest Alkohol kaufen mit diesem Geld. It literally God ordered us to use part of the tithing to buy alcohol and to party. Buchstäblich verordnete Gott es, du musstest einen Teil gebrauchen, um Alkohol für die Party zu kaufen. You do that kind of a tithing, don't you? Du hast so eine Art Zehnten, nicht wahr? You put money aside to eat and drink. Du legst Geld zur Seite, um zu essen und zu trinken. Good job, sir. Wohl trabajo. But think about it. Gute Arbeit. If you look all of the purpose of tithing, none of the purpose even exists anymore. Wenn du den ganzen Zweck vom Zehnten anschaust, es existiert keiner mehr. Reinhard, but Jesus said. Reinhard, aber Jesus sagte. When they said to him about tithing. Als sie über den Zehnten sprachen. You tithe herbs and mint. Du gibst den Zehnten von Kräutern und Minze. He said, "This you should have done." Er sagte, dies hättest du tun sollen. But Jesus said we should. Jesus sagte, wir sollten. Sure, he said that to the Pharisees. Sicher, er sagte dies zu den Pharisäern. But if you believe that applies for you, then you've just made yourself a Pharisee. Wenn du glaubst, dass es für dich gilt, dann hast du dich selber zum Pharisäer gemacht. You know, every pastor who uses that argument, jeder Pastor, der dieses Argument benutzt, if you would be honest and true to the Bible, wenn du wahr und ehrlich der Bibel gegenüber wärst, he would have to stand up on Sunday in the meeting like this. Müsste er am Sonntag aufstehen und sagen, "Hello, you Pharisees! Hallo, ihr Pharisäer! Bring your 10%. Bringt euren Zehnten." The only one Jesus mentioned tithing. Das ist das einzige Mal, als Jesus den Zehnten erwähnte. Listen, I could teach about it for many hours because I've studied it. Deeply. Ich könnte stundenlang darüber reden, weil ich es intensiv studiert habe. Wir halten es kurz, damit du es selber studieren kannst. Abraham, er gab den Zehnten vor dem Herrn. Sure, he did. Sicher, das tat er. Let's talk about Abraham. Sprechen wir über Abraham. Number one. Nummer eins. When Abraham tithed before the law, nobody told him to do it. God never said he should do that. Als Abraham den Zehnten vor dem Herrn gab, tat er es von sich aus. Niemand sagte er, dass er dies tun soll. Zweitens gibt es nirgends einen Hinweis, dass er dies noch ein anderes Mal getan hat, außer diesem eine Mal. Wenn du Abraham als Argument nehmen willst, dann mache alles, was er tat. One time only. Nur ein einziges Mal. He didn't even tithe from his own money. Der Zehnte war nicht einmal von seinem eigenen Geld. He captured back his son Lot that was captured, his nephew Lot that was captured. Er eroberte zurück, was seinem Schwiegerneffe gestohlen wurde. From the spoil that he brought back, that's when he tithed. Von der Ausbeute, die er zurückbrachte, davon gab er den Zehnten. Do it like Abraham. Mach es wie Abraham. Go to war, bring back the stuff and then tithe. Ziehe in den Krieg, bringe Ausbeute zurück und dann gib den Zehnten. But there's something else. Aber es gibt etwas anderes. Abraham was also circumcised before the law. Abraham wurde auch beschnitten, bevor das Gesetz kam. So if you want to do like Abraham, come to my house, we have sharp knives here. Wenn du es wie Abraham tun willst, komme zu uns, wir haben scharfe Messer. This Daniel will fix that for you. Daniel wird das für dich erledigen. Daniel hat eine Freundin, die Ärztin ist. Wir bitten sie, dich zu beschneiden. Now you can follow the example of Abraham. Nun kannst du dem Beispiel Abrahams folgen. Trust me, any argument that you have for tithing, I can prove to you from the Bible, it doesn't even make sense. Jedes Argument, das du für den Zehnten hast, kann ich dir von der Bibel her zeigen, dass es keinen Sinn macht. I remember the moment I said to Debbie, tithing is stupid. Ich erinnere mich, als ich Debbie sagte, den Zehnten zu geben ist dumm. She had a shock. Sie hatte einen Schock. She said, "You preach tithing. You taught it to the people." Du predigst über den Zehnten. Du hast dies den Leuten gesagt. I said, "I am so sorry. You know I did." Es tut mir so leid. Ich weiß, ich tat es. Do you know what she said to me? Weißt du, was sie mir sagte? She said, "Sweetheart, you have to be wrong." Sie sagte, Liebling, du musst falsch liegen. She said, "I really want to keep tithing." Ich will wirklich weiterhin den Zehnten geben. I remember we sat on our bed one Sunday morning before we went to the meeting and talked about this. An einem Sonntagmorgen im Bett sprachen wir darüber, bevor wir zum Treffen gingen. I said, ich sagte, "Sweetheart, I will keep tithing until the moment that you come to me and you see the truth." Liebling, ich werde weiterhin den Zehnten geben, bis du zu mir kommst und du die Wahrheit siehst. I believe it's wrong, but I do it because I want to honor you. Ich glaube, dass es falsch ist, aber ich mache es, weil ich dich ehren will. Aber versprich mir dies. You will have an open heart and you pray. Du hast ein offenes Herz und betest darüber. It doesn't matter how long it takes, but you have to be sincere. Egal wie lange es geht, du musst ehrlich sein. So for the next months, every Sunday I brought my tithe. Die nächsten Monate brachte ich jeden Sonntag meinen Zehnten. Never talked to her again, never pressured her. Ich sprach nie mehr darüber und ich übte keinen Druck aus. One day she came to me. Eines Tages kam sie zu mir. She said, "How stupid to tithe." Sie sagte, wie dumm ist es, den Zehnten zu geben. And we stopped. Wir hörten auf. Then a pastor came to me and said, dann kam ein Pastor zu mir und sagte, he said, "People who stop tithing, they do it because they don't want to be generous." Leute, die aufhören, den Zehnten zu geben, wollen nicht mehr großzügig sein. Can I tell you something? Kann ich dir etwas sagen? 2 years ago, vor 2 Jahren, 2019, we gave away 90% of every money that we received that year. Gaben wir 90% weg von allem Geld, das wir in diesem Jahr bekommen haben. It's ridiculous to think that you want to stop tithing because you don't know how to be generous. Es ist lächerlich zu denken, mit dem Zehnten aufzuhören, weil du nicht großzügig sein kannst. Because the new covenant teaches generosity, not 10%. Der neue Bund lehrt Großzügigkeit, nicht 10%. I want to tell you something, my friend. Ich sage dir etwas. If you tithe, I believe you limit your own prosperity. Wenn du den Zehnten gibst, limitierst du deinen eigenen Wohnstand. I really believe that. Das glaube ich wirklich. I believe tithers can never be prospered by God. Ich glaube, wer den Zehnten gibt, kann von Gott nicht gesegnet werden. Maybe you can work by your own hand, by your own sweat, by your own travel to make yourself prosper, but tithers cannot. Vielleicht erreichst du es durch deine eigenen Werke, dein eigener Schweiß, aber die, die den Zehnten geben, können von Gott nicht gesegnet werden. You know why? Weißt du warum? Because the Bible teaches us, by the law, nobody can have the blessings of Abraham. Die Bibel sagt uns, durch das Gesetz kann niemand die Segnungen von Abraham bekommen. So once you stop living by the law and stop tithing, wenn du aufhörst, nach dem Gesetz zu leben, den Zehnten nicht mehr gibst, understand generosity and sowing and reaping, wenn du Großzügigkeit verstehst, säst und erntest, access all the wealth of heaven, wirst du Zugang zu allem Reichtum des Himmels haben. So Reiner, how do you tithe? Wie gibst du den Zehnten? How do you sin? Wie sündigst du? Two different questions, same answer. Zwei verschiedene Fragen, dieselbe Antwort. Don't do it. Tu es nicht. If you liked it, click the like. Wenn du das Video magst, klicke auf Mag ich. If you disliked it, wenn es dir nicht gefällt, before you click the dislike, study the Bible. Dann studiere zuerst die Bibel, bevor du auf Mag ich nicht klickst. By yourself. Alleine. And then you come back, watch it again, and then you will click the like. Dann hörst du es dir wieder an und du wirst auf Das mag ich klicken. If you send us bad comments, wenn du schon schlechte Kommentare schickst, you can only do it after you study this subject in the Bible with an open heart. Kannst du es erst tun, wenn du das Thema in der Bibel mit einem offenen Herz studiert hast. Once you did that, you can send us any comment you like. Wenn du das getan hast, kannst du uns jeden Kommentar schicken, den du willst. If you're part of the church that predicts tithing, wenn du Teil einer Gemeinde bist, in der Zehnte gepredigt wird, send this video to your pastor. Sende dieses Video deinem Pastor. Maybe his eyes will be open, he will take that heavy bondage off the people. Wenn seine Augen offen sind, wird vielleicht diese schwere Last wegnehmen von den Leuten. Set in the office of a pastor. Ich saß im Büro eines Pastors, because I blogged about tithing 15 years ago, weil ich vor 15 Jahren einen Blog über den Zehnten hatte. And then pastor called me to his office. Und dieser Pastor rief mich zu sich in sein Büro. And I sat across the desk from him. Und ich saß gegenüber von ihm. He said, you have to take the blog off the internet. Er sagte, du musst den Blog vom Internet nehmen. The blog. I said, no, it's my conviction. I'm free. Ich sagte, nein, es ist meine Überzeugung. Ich bin frei. Take it off. Nehme es weg. I said, why? Warum? This was his answer. Das war seine Antwort. He said, Reinhard. Reinhard. The people from my church read this, wenn die Leute von meiner Kirche das lesen, and they stop tithing, und sie aufhören, den Zehnten zu geben, who will pay my salary? Wer wird meinen Lohn bezahlen? I looked him in the eyes and I said, ich schaute ihm in die Augen und sagte, this is a crime. Das ist ein Verbrechen. You're putting a burden on the people that you're supposed to care about. Du legst eine Last auf die Leute, um die du dich kümmern müsstest, so that you have your money. Damit du dein Geld hast. If you are a real shepherd, wenn du ein wahrer Hirte bist, dann kümmerst du dich mehr darum, wie du den Leuten mehr geben kannst, anstatt mehr zu nehmen. Think about that. Denk darüber nach. May every pastor preaches tithing sincerely, study the Bible and remove the fear from their own heart, where do they get the money from? Möge jeder Pastor, der über den Zehnten predigt, ernsthaft die Bibel lesen und die Angst von seinem eigenen Herzen entfernen, woher er das Geld bekommt. I hope that helped. Ich hoffe, das hat geholfen. Thank you. Danke. There you are. Ciao.